Next one is called Möbliertes Lied, which means as much as furnished song. Furnished room, furnished song. Every now and then a chorus of Pete's that says, "For heaven's sake, no God." Unser Lied frisch renoviert, die Wände verputzt, einen neuen Ton ausprobiert. Ich hab die Strophen abgezogen, einen Wandschrank als letzte Zuflucht repariert, einen Durchbruch nach draußen geschlagen, eine Öffnung ins Freie initiiert. Die verbrauchten Metaphern hab ich im Giftmüll entsorgt. Mit neuen Unbenutzten ausreichend vorgesorgt. In der Makulatur hab ich die richtigen Zeilen gesucht. Zwischen alle Lügen vor und rückwärts abgekratzt und verflogen, den Herrgottswinkel leer geräumt. Offene Weite, nichts verheiligt. Ein paar Sitzgelegenheiten aus den 60ern, aufgepolstert, restauriert. Ein großes Bett ist neu bezogen, freischwebend installiert. Wir werden auf der Dachterrasse warten, Abholung garantiert. Unsere Kinder werden hier wohnen, Ruf mit, Ruf ohne uns. Was immer sie an Neuem finden, was immer sie auch weiter.